dir 5 Minuten zusammen auf einer Bank und sehen Menschen hasten vorbei. Erzählen von Zeiten, die vergangen schon lang, in meiner Hand deine Finger dabei. Und den dummen Tauben geben zu fressen und zu tun, als trete man sie. Und dein Lachen kann Mauern einstürzen lassen und heilen die Wunden in mir. Ich erzähle dir, als ich klein das wir, Stibitz war blöde Bonbon. Um die Ecke beim Krämer, Pfefferminz und Lakritz und Karamell für ein Front. Und das Mistral Gagnon. Mit dir 5 Minuten im Regen zu gehen, schauen aufs Leben, so weit es gelebt. Erklären dir die Welt und in die Augen dir sehen, ein wenig von deiner Mutter erzählt. In den Pfützen zu hüpfen und das Spritzen zu lassen, die Schuhe einsam macht Spaß. Und deinem Lachen zu lauschen, wie das Meer ausgelassen, inhalten und zurück in der Nacht. Erzähle dir dann von den Karamellstangen und vom Lakritzpulver und den zuckrigen Muscheln, die auf den Lippen gebrannt und Löcher in den Zahn und dem Mistral Gagnon. Mit dir 5 Minuten zusammen auf einer Bank und zusehen, wie die Sonne unterging. Erzählen von alten Zeiten, scheißegal mir schon lang, und versichern dir, wie die Bösen nicht sind. Wenn mich was verrückt macht, dann sind's deine Augen, die haben den Vorteil, sie sind zu zweit. Und deinem Lachen zuzuhören, das in die Lüfte getragen und dort oben wie ein Vogel laut schreit. Schließlich tue ich dir erzählen, das Leben zu lieben und das auch noch dann. Wenn die Zeit darin lag und das Lachen der Kinder fort mit sich nahm. Und das Mistral Gagnon, ein Los für Bonbons.